Hoch oben auf einer Alpa war einmal ein Senner mit einem Hirt und einem Zuhirt. Was anfangs Äugsten ins Obersentum gefahren sind, ist nach Kühen davon gelaufen. Der Senner, der die beiden Gehilfe nicht hätte verbutzen können, der den ganzen Tag geflüchtet und geheuert hat und schon immer ausgeschattet hat, wenn sie gebettet haben, hat der Zuhirt in einen Stafel abgejagt, für die verlorenen Kühe zu suchen und zurückzubringen. Es hat schon genachtet und der Botsch hat sich völlig gefürchtet. «Du gehst mir gleich, die Hudelbübe!» hat der Senner geschumpfen und hat mir das Holzschittchen an den Kopf getrieben. Der Zuhirt hat angefangen zu flennen, hat aber gefolgt und hat sich auf dem Weg einen Brie in eine Unterstafel gemacht. Der ganze Weg hat er den Kühen geheuert und daran gekettet, ohne dass er sie gefunden hätte. Unterdessen ist stockfinster gekommen. Der Bub, der nicht der Mühe hatte, ohne Kühe zu dem beigen Senner zurück am Hüft zu gehen, hat sie einen Brie im unteren Stafel in der leeren Hütte auf die Pritsche gelegt und ist in Schlaf. Mitten in der Nacht verwacht, an einem unkannten Gebäude. Die Porte geht auf. Und ein Haufen Senner und Ältlerinnen. Alle zusammen altväterisch angelegt, wie man es aber auf alten Bildern sehen kann. Tränken sie für sich und dient, als ob Stuhl hätten. Sie haben das Käse oder das Feuer, dient die Milch über und gerechnet alles an das Käse. Dann bringt sie plötzlich ausgerechnet die Kühe, die er gesucht hat, für ihn. Metzgen sie und sieden das Fleisch im grossen Käse. Zum Zuhirt wird es ganz alle hin. Er schlottert von Angst. Und was noch einladen und mit ihnen zu essen, sagt er, nein, merci. Aber sie nähten gehen noch und geben mir ein Rippi, wenn er die Anfahrt daran umknacken kann. Wenn alle genug gegessen haben, legt uns die Knochen sorgfältig auf die Kühe mit. Ersetzt uns das Rippi, das der Zuhirt noch in der Hand hat, durch ein Holderstäckchen. Und bin uns heute wieder zusammen. Kurz darauf ab ist die Hütte voll von einer wunderbaren Musik. Wie sie dazu hört, noch nie hat gehört. Im Takt von den Instrumenten fangen die geisterhaften Senner und Älterinnen an tanzen. Geheimnisvoll singen und pfeifen. Der Bub hat auf einmal keine Angst mehr. Und ihm wird ganz wohl ums Herz. Hey Bühe, redet der Wägste von den Tänzer in den altväterischen Gewändern dazu. Was willst du am liebsten? Klarinettler Hackbrötchen oder Geige. Am liebsten Klarinette, sagt der Büch, wie ist der Kanone geschossen. Dann könnte ich auf der Alpa mit den Fegeln und die Wette darauf losdrehen. Gut, das sollst du lehren, sagen die Geister im Chor. Und sind plötzlich weg. Morgen findet der Zuhirt seine Kühe, die er hätte suchen sollen, angebunden vor dem Stall. Und daneben liegt in einem Druckelte ein nagelneues Klarinett. Mit der Kühe und dem Klarinett steigt der Zuhirt so schnell als möglich zum oberen Stafeln auf. Die Kühe lahmen zwar ein bisschen, weil schliesslich fehlt daran ja das Rippe, das er daran angeknagelt hat. Aber der Bub ist guter Laune und er pfeift und klarinettelt, dass es hübscher tönt, als wie man es von der Amsel und Lerche gewohnt ist. Thank you. am nächsten Abend fehlt wieder eine Kuh. Diesmal müsste der Elternhirt daran glauben. Und der Bär Senno bietet mir Brigla, wenn er das Tier nicht zurückbringt. Was der Hirt sich auf den Weg gemacht hat, ist er in ein Unwetter geraten und hat über Nacht in einer Unterhütte zu müssen, ohne dass er die Kühe gefunden hat. Das Geistervolk erschienen. Hat das vermisst Kieli in die Hütte eingebrungen? Hat es ein Gemetzelt? Ein Feuer? Ein Brennt? Hat angefangen zu kochen und das Fleisch vom Kieli gegessen? Der Hirt ist zu Tode geklimpft. Das Herz ist mir fast stillgestanden. Aber das altväterisch abgelehnt Alter von mir angefangen hat, musizieren, tanzen und wunderhübsche Lieder singen, da ist dem Hirt ganz wohl ins Herz. Er hatte euch keine Angst mehr gehabt, was der stattlichste von den Geistern mit zwei Gebsen im Milch auf ihn zukommt und sagt, hier ist die Verfluchte und da ist die gebrochene Milch. Nimmst du die erste, dann wirst du ein steinreiches Mann. Nimmst du die zweite, so lernen wir dich Backbrett. So hübsch wie ihr euch spielt, sagt der Bursch, mit grosser Begeisterung. Gut, das sollt ihr hören, sagt das Geistervolk und verschwindet. Still und feister ist wieder in der Hütte, als wäre nichts gewesen. Und der Hirt entschlaft. Wieder. Was am Morgen und die Sonne aufgeht und er zur Hütte rauskommt, steht vorne das Kieli angebunden. Und daneben dran liegt ein neues, hübsch angemaltes Hackbrett. Und er ist guter Laune, damit ein Müff in eine Oberstafel. Als der beige Senner im oberen Stafel gekehrt hat, wie seine beiden Gehilfen also begeistert Klarinettel und Hackbrettel und dazu Pfeife und Jodeln dient, dann ist er Schalüse gekommen. Ein Meister gewurmt hat ihn, dass sein Geflüch und Geschimpf diesen zwei nichts mehr verfangen hat. Der Vergeuscht hat ihn fast aufgefressen. Und im Keimen hat er gedacht, dass neben dem blöden Klarinettengedudel und der sturen Hackbrettlerei sich ein Giga recht gut machen dinge. In der nächsten Nacht, wo der Hirt und der Zuhirt schon geschlafen haben, hat sich der Senno ohne Grund davon geschlichen und ist ein Brie in einer unteren Stafel. an der Morgen und dabei ist Sen noch nie noch umgekommen, ist den beiden anderen das Unheimliches vorgekommen. Und sie sind den Brie in den Unterstafel gelaufen. Was in die Hütte gekommen sind, ist da der Sen noch tot im Stroh gelegen. Und auf seiner Brust die Eifige brennte, sind die Umrisse von einer Giga zu sehen.